Das Mädchen muss also keinesfalls so arm an Beigaben ins Grab gegangen sein, wie es heute den Anschein hat. Was aber lagerte unter dem Kopf des Horn Shelter Man? Ein Medizinbündel, das seine heiligen Objekte beinhaltete? Oder eher eine prähistorische Arzttasche? Werfen wir einen Blick hinein und beziehen auch die anderen Objekte ein. Einige der Geweihwerkzeuge, das Rohmaterial stammt von Weißwedelhirschen, funktionierten bestens zum Zerkleinern und Pulverisieren, zum Zermahlen und Verrühren von Substanzen. Schrammen und Rillen zeigen, dass die Schildkrötenpanzer als Schalen benutzt wurden. Zwei der Schildkrötenpanzer wiesen Hämatitspuren auf, also Rötelreste. Die Rötelknolle besaß deutliche Abriebflächen. Sie könnte Farbe gespendet haben. Da Eisen aber auch astringierend und damit blutstillend und entzündungshemmend wirkt, liegt eine paläomedizinische Verwendung im Bereich des Möglichen. Auch auf den Sandsteinplatten fand sich Rötel, ebenso an der als Spatel ausgearbeiteten Spitze eines Hirschknochens. Er könnte zum Anrühren und Auftragen von Farbe gedient haben und macht damit dem sehr ähnlichen Bad Dürrenberger Fund den Rang als ältester Schminkstift der Welt streitig. Ebenso gut können damit Pasten jeglicher Art zubereitet worden sein. Gestützt auf nordamerikanische ethnografische Befunde mag ein beidflächig bearbeitetes Feuersteingerät mit Aderlass, dem Ritzen der Haut und Tätowieren in Verbindung stehen. Zumal auch die Kojotenzähne zur Skarifizierung gedient haben könnten, zur Produktion ornamentaler Narben. Ob nun die unbenutzten Krallen von Prärie, Bussard und Dachs das schamanische Potenzial des Grabes stützen, weil sie wie Jodry und Owsley vermuten, Himmel und Unterwelt repräsentieren, sei dahingestellt.